Diskussion. Eine Wohnung zu mieten, statt zu kaufen, ist reine Geldverschwendung. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin, über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen anführen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er oder sie wird Ihnen widersprechen. Diskutieren Sie dabei über die folgenden Gesichtspunkte: Kosten und individuelle Voraussetzungen, Pflege und Instandhaltung, Vorrechte des Vermieters, Ortsgebundenheit. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Der Erwerb von Wohneigentum liegt im Trend. Doch es gibt auch gute Gründe, Mieter zu bleiben. Ob das Wohnen zur Miete oder der Kauf von Eigentumswohnungen die richtige Entscheidung ist, hängt stark von individuellen Voraussetzungen ab. Wenn Sie aber mich fragen, ich bin eher für den Wohnungskauf und glaube, dass das Wohnen zur Miete eine Geldverschwendung ist. Ich bin nämlich der Meinung, dass für eine eigene Wohnung zu sparen oder dafür Kredit aufzunehmen eine gute Investition für die Zukunft ist. Es gibt aber auch weitere Kosten. Eigentümer müssen auch an die Notarkosten denken und die Zinsen verteuern sowieso den Kauf. Heutzutage sind die Zinsen wieder extrem niedrig. Man ist also mit dem Kauf einer Wohnung oder eines Hauses besser beraten. Immer mehr wollen Wohneigentum erwerben. Dieser Trend ist nicht neu, denke ich. Und die Miete kostet auch einen Haufen Geld. Mieten können steigen, künftige Kosten sind schwer zu berechnen. Außerdem ist zu bedenken, dass Mieter eingeschränkte Gestaltungsfreiheit haben, weil sie vom Vermieter abhängig sind. Der Vermieter hat immer das Sagen. Sie können nicht einfach die Wohnung auf den Kopf stellen und aus dem Kinderzimmer ein Bad machen. Das ist wahr. Dennoch, Mieter bleiben flexibel und können umziehen, wenn ihnen danach ist. Man ist als Eigentümer ortsgebunden. Sicher, aber wenn die Familie umziehen muss, kann sie die Wohnung verkaufen und woanders in eine neue investieren. Und als letztes Argument sei angeführt, dass junge Familien vor allem deshalb vom Häuschen im Grün träumen, weil sie sich mehr Platz und einen Garten für die Kinder wünschen. Das Häuschen ist dann ihres. Eigentum bietet Schutz. Niemand kann es ihnen einfach wegnehmen. Demgegenüber bekommen Mieter Probleme, wenn der Vermieter selbst die Wohnung braucht und daher den Mietvertrag kündigt. Dafür sind Eigentümer anders als Mieter für die Pflege und Instandhaltung ihres Hauses verantwortlich. Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie kostspielig eine Reparatur an undichten Dächern sein kann? Was meins ist, dafür bin ich natürlich verantwortlich. Mein undichtes Dach reparieren zu lassen, ist immer noch besser, als jahrelang einen fremden Miete zu zahlen. Für mich ist das nur zum Fenster rausgeworfenes Geld.